Die Stimmung beim Kindergeburtstag hat den Brenner ein bisschen an die Polizeischule erinnert. Aber nicht, dass du glaubst, die Kinder sind so brav und diszipliniert um die Geburtstagstorte gesessen und haben auf ihr Tortenstück mit der Kerze gewartet, so wie sich vielleicht die Polizeischüler brav am Ausgabefenster für die Schlagstöcke anstellen. Kein Vordrängen, keine blöden Kommentare, gar nichts. Gut, dass ich Gelegenheit habe, mit diesem Vorurteil einmal aufzuräumen. Weil der Brenner ist ja in den 70er Jahren in die Polizeischule gegangen, sprich antiautoritäre Polizeischule. Da haben sie als Lehrer Hippies und Gammler gehabt, frage nicht. Von der Praxis keine Ahnung, die Herren Matura-Polizisten, aber natürlich Theorie 1a. Das war eine Unterwanderung, da hat es geheißen, Haare über den Hemdkragen macht auch nichts oder nicht gleich jeden Haschisch-Maturanten erschießen, sondern Psychologie, Gespräche, Einfühlen und sogar Frauenfall auch nicht so schlimm. Weil diese Angst hat er sogar der Magdalena einmal gebeichtet, mit der er sich die Wohnung über dem White Dog geteilt hat, dass die ganze Hundekeks-Sache sich womöglich zu einem Frauenfall auswachsen könnte, sprich schlimmster Verdacht. Damals sind natürlich viele echte Polizeitalente schon in der ersten Woche ausgestiegen und zur privaten Konkurrenz gegangen, frage nicht. Und solche wie der Brenner sind geblieben. Aber siehst du, gerade für einen Frauenfall war einer wie der Brenner wieder besser. Nicht immer stur geradeaus, sondern auch einmal den schönen Umweg nehmen. Das haben sie ihm ja bei der Polizei immer zum Vorwurf gemacht. Aber bei gewissen Fällen ist das genau richtig. Und da hat es immer wieder ganz bestimmte Gauner gegeben, die ausgerechnet dem Brenner auf den Leim gegangen sind. Erklären lässt sich so etwas nicht mit letzter Bestimmtheit, aber ein gescheiter Mann hat einmal gesagt, dass jeder Mensch eigentlich nur eine Hälfte ist und er muss seine andere Hälfte finden. Das ist sogar der Lebenszweck. Und da kommt immer einer als Detektiv auf die Welt und der andere als Gauner. Zu viel Gutes möchte ich über den Brenner aber auch nicht sagen. Die Kinder haben ihn zum Beispiel schon wahnsinnig nervös gemacht. Das Geschrei hat ihn nervös gemacht. Und das Herumrennen hat ihn nervös gemacht. Und das Lachen hat ihn nervös gemacht. Weil wenn du es nicht gewöhnt bist, macht dich im Grunde schon allein die Nähe eines Kindes nervös. Und bei diesem Kindergeburtstag beim Früchtchenverein hat schon noch einmal ein anderer Wind geweht als damals in der Polizeischule. Da waren Eltern am Werk, wo die Fantasie der Kinder wichtiger war als vielleicht die Frage, ob 2 und 2 immer ganz genau 4 sein muss. Und die Kinder haben bestimmt keine Besinnungsminute bekommen, wenn sie mit dem Geburtstagsessen ein bisschen die Wände verziert haben. Eher noch eine Besinnungsminute, wenn sie die Buchstabensuppe einfach hinuntergegessen haben, statt wenigstens ein kleines Gedicht am Tellerrand. Muss keine große Dichtung sein, der Wille zählt, Essen ist zum Spielen da. Und einfach hinunterfressen, das können auch die Tiere. Ob das für die Zukunft die besseren oder die schlechteren Detektive abgibt, traue ich mich gar nicht vorauszusagen, muss man abwarten und dann schauen. Der Brenner hätte jetzt einfach ein bisschen Ruhe gebraucht, damit er mit der Conny reden kann. Die Conny endlich fragen, warum sie ihn angelogen hat, aber vor allen Leuten wollte er sie nicht bloßstellen. Schließlich war die Conny es, die ihn letztes Mal vor den Kampfmüttern in Schutz genommen hat. Und sie war schon wieder so freundlich zu ihm und immer mit der Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen, quasi Geheimwaffe. Da bist du vielleicht als angehender Frühpensionist doppelt empfindsam, wenn dich so eine Mutter, die deine Tochter sein könnte, mit dieser Zahnlücke anlächelt. Er hätte sie endlich zur Rede stellen müssen, aber leider, da war der Brenner jetzt ein richtiges Lehrbeispiel dafür, wie man es nicht machen soll, weil das ist ein altes Lied. Wenn der Mensch mit einer berechtigten Aggression nicht herausrückt, kommt sie indirekt heraus. Und wie der Brenner am anderen Tisch wieder einmal 2 Mütter mit zerfurchter Stirn diskutieren hört über Erziehung, Ernährung, Verdauung, erzählt er der Conny so laut, dass es alle hören: Mein Großvater hat mir einmal eine mit der Verkehrten gegeben, weil ich eine ganze Packung Decksnägel in den Küchentisch genagelt habe. Jetzt natürlich großer Fragesturm bei den Früchtcheneltern. Was sind Decksnägel, was ist eine Verkehrte? verkehrte natürlich leicht zu erklären, mit der flachen Hand klatscht die Ohrfeige zwar lauter, brennt ein bisschen, beschämt dich bis auf die Knochen, tut aber weiter nicht weh, außer du hast Pech und es zerreißt dir das Trommelfell. Mit der verkehrten klatscht es viel weniger, ist aber natürlich schon am halben Weg zum Faustschlag, weil die Knöchel sind hart und das Jochbein ist ja beim Menschen nicht viel wert, das geht schon aus dem Leim, wenn du falsch hustest. So hat der Brenner es den Früchtcheneltern erklärt, in ruhigen Worten. Es hat ihn schon ein bisschen gewundert, dass jemand nicht weiß, was eine verkehrte ist, aber bitte, dann muss man es demjenigen eben erklären. Aus irgendeinem Grund müssen die Eltern den Brenner aber falsch verstanden haben, weil er hat laut und deutlich gegen die verkehrte Stellung bezogen und soll man bei einem Kind nie machen, hat er alles unterschrieben, aber die Gesichter sind ihnen rundherum mit jedem Brennerwort mehr eingeschlafen. Je lauter und deutlicher der Brenner gesagt hat, ich bin gegen die verkehrte, umso düsterer die Gesichter der Eltern, aber nicht, dass du glaubst, die Früchtcheneltern für die verkehrte. Sondern eben höhere Schule, sprich, wer gegen die Verkehrte argumentiert, tut ja so, als wäre die normale Ohrfeige in Ordnung. Ich muss sagen, da ist was dran an diesem Argument. Und die Früchtcheneltern haben ja nicht wissen können, dass der Brenner es nicht so meint. Jetzt hat er ihnen erklärt, mir hat es nicht viel ausgemacht. Wir haben ja als Buben untereinander auch viel gerauft. Das war ein komischer Tag, wenn du einmal ohne Prellung heimgekommen bist. Mein lieber Schwan, das hätte er lieber nicht sagen sollen. Spaß in dem Sinn haben die jungen Mütter keinen verstanden, also vielleicht gibt es Themen, wo die auch ihren Spaß verstehen, bestimmt. Da möchte ich niemandem Unrecht tun, ich wette darauf, dass sich irgendwo die richtigen Themen verstecken. Und wenn die einmal gefunden werden, da wird sich zeigen, dass es viel Spaß auch im pädagogischen Umfeld gibt und dann vielleicht sogar Erziehung zum Lachen und genau die richtige Ernährung, damit der Lachmuskel auch bestimmt die ganze Belastung aushält. Aber wie gesagt, so weit sind wir heute noch nicht. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik und der Brenner hat es jetzt auch langsam begriffen. Da ist er jetzt ein bisschen mit dem Rücken zur Wand gestanden. Wie die Müttermädchen den Brenner da eingekreist haben, ich muss ehrlich sagen, die könnten bei der Polizeischule jederzeit das Überfallkommando einschulen. Was heißt hier bei einem Kind nicht mit der verkehrten und so weiter? Ja, ja, natürlich auch nicht mit der flachen Hand, hat der Brenner sofort alles zugegeben. Und dass man heute bei einem Kind überhaupt weitgehend ohne körperliche Dings auskommen soll. Da hat er sich wirklich in ein Eck hinein diskutiert, ausgerechnet der Brenner. Der hat nicht einmal in seiner Zeit als Polizist, wenn er das volle Recht dazu gehabt hätte, gern hingehaut. Du musst wissen, Polizisten sind ja gern paarweise unterwegs. Und da gibt es natürlich immer die große Streiterei, wer schaut weg und wer darf hinhauen. Und der Brenner hat zwar manchmal ganz gern hingehaut, weil du hast viel Stress, der muss irgendwo hin, aber er hat nie gern die Hand genommen. Ich glaube, eine gewisse Berührungsscheu, sondern lieber ein kleiner Stoß mit dem Pistolengriff, das ist nicht so familiär wie eine Ohrfeige und tut sogar mehr weh. Was soll ich sagen? Je mehr der Brenner aus seinem Erfahrungsschatz zum Besten gegeben hat, umso grantiger sind die Mütter geworden. Und dann hat überhaupt niemand mehr etwas gesagt. Und dann hat ihn die Conny wieder einmal gerettet, weil die hat in die peinliche Pause hineingefragt, und was sind Decksnägel? Decksnägel sind diese winzig kleinen Nägelchen, wo 100 in einer Packung sind, hat der Brenner erklärt. Mein Großvater war Schreiner und in der Werkstatt habe ich alles vollnageln dürfen. Aber ich habe eben als kleines Kind nicht begriffen, dass es in der Wohnung was anderes war. Und wie ich einmal den ganzen Tag allein zu Hause war, am Stirnrunzeln hat er gleich erkannt, dass er schon wieder zu viel ausgeplaudert hat. Jetzt Korrektur. Oder war es auch nur eine halbe Stunde, weil länger war ich ja gar nie allein. Jedenfalls habe ich irgendwo eine Packung Decksnägel gefunden. Wir haben einen schönen runden Tisch aus Nussholz gehabt und da habe ich dann den Rand entlang immer mit einem Zentimeter Abstand einen Decksnagel hineingejagt, bis rundherum eine richtige silberne Zierleiste war. Jeden Fingerbreit Abstand ein silberner Punkt. Außer wo ich mich vernagelt habe, da war es vielleicht ein kleiner Beistrich und kreativ, hat ihn eine der Mütter mit strenger Stimme unterbrochen. Damit hat das überhaupt nichts zu tun, hat der Brenner sich gewehrt, aber da hat er keine Chance gehabt, weil jetzt hat sich die Stimmung zu seinen Gunsten gedreht und eine Mutter nach der anderen, mein Gott, so schön kreativ, ein genagelter Silberkranz. Ja, und da hat er mir eben im ersten Zorn mit der Verkehrten ein paar gegeben. Und jetzt der Mitleidsbonus, dass es nur so gekracht hat. Verkehrte nichts dagegen. So kreativ und dafür eine Ohrfeige. Kein Wunder, diese herrlichen Ansätze und dann nur Polizist. In der folgenden Passage stellt der Brenner die Conny tatsächlich zur Rede. Der gelingt es aber geschickt, den Hojatsch anzuschwärzen, indem sie dem Brenner anvertraut, dass der ursprünglich gar nicht Hojatsch hieß, sondern unter einem falschen Namen lebt. In seiner Wohnung über dem White Dog, die er mit der polnischen White Dog-Hostess Magdalena teilt, erwartet ihn auch eine verwirrende Nachricht. Die Magdalena hat in ihrem Übereifer Kontakt zu Brenners Ex-Kollegen Berti geknüpft, der damals als Detektiv im Auftrag der Frau Summer die Tierzüchterin Hartwig überprüft hat. Frau Summer wollte ja wissen, wem sie ihren Hund Puppi samt Vermögen anvertraut. Bei Magdalenas Anruf stellt sich allerdings heraus, dass Berti mittlerweile nicht mehr als Detektiv arbeitet, sondern Hubschrauberpilot geworden ist. Diese Kränkung, Brenner wäre ja in seiner Jugend auch gern Hubschrauberpilot geworden, motiviert ihn zu einem dynamischen Zwischenspurt. Er macht sich auf den Weg und observiert die verdächtige Früchtchenmutter Conny stundenlang bei einem Spaziergang im Augarten. Tatsächlich wird er Zeuge, wie sich in ihrer Nähe plötzlich ein Hund unter Schmerzen windet. Doch zu spät erkennt er, dass er die ganze Zeit statt der Mutter Conny in Wirklichkeit der Tochter Mali gefolgt ist. Und viel zu spät erkennt er, dass die blutrünstigen Augarten-Pensionisten, die plötzlich mit ihren Kampfhunden aus den Hecken hervorkommen, ihn für den Täter halten, weil er in der Nähe des röchelnden Hundes plötzlich losgerannt ist, um die davonlaufende Mali zu verfolgen. Die Hundepensionisten haben das vorbildlich gemacht, wie sie den Brenner der Polizei übergeben haben. Da hat kein Hund auch nur hinzwicken dürfen auf den am Boden liegenden Brenner, wie es vielleicht der Staatliche macht, der eventuell sagt, soll mein Hund ihn ein bisschen zwicken, dann merkt er es sich länger und mit 5-6 Stichen ist das auch wieder genäht. Jetzt sagst du natürlich mit vollem Recht, wenn die sich so vorbildlich verhalten haben, warum hängt dann dem Brenner im Gefängnis die Wade bis auf den Boden hinunter? Da hat ja der Polizeiarzt 3 Stunden genäht und war immer noch nicht fertig. Aber das war etwas anderes. An der Bisswunde war der Brenner selber schuld. Wie der Polizeiwagen gekommen ist, war die linke Wade vom Brenner noch vollkommen unversehrt, aber dann ist er zu schnell aufgestanden und dann natürlich, so etwas lässt sich ein Pitbull nicht gefallen. Im Grunde genommen friedlich. Du kannst mit so einem Pitbull alles machen, auf dem können Kinder reiten, alles. Aber bei einer Sache versteht er keinen Spaß, du darfst nicht zu schnell aufstehen. Und da hat er den Brenner eben in die linke Wade gezwickt. Nicht schlimm. Ein bisschen mehr als 3 Stunden. Dann hat der Gefängnisarzt die Wade schon wieder notdürftig angeflickt gehabt und bei jedem einzelnen Stich hat er gemurmelt, da sind sie ja noch einmal mit dem Schreck davongekommen. Aber ein bisschen mehr als Schreck muss es schon gewesen sein, weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass der Brenner so durcheinander war. Pass auf, obwohl der Polizeiarzt ein fetter Mann war, dem beim Nähen der Schweiß in Bächen auf die Wunde hinuntergetropft ist, hat der Brenner sich die ganze Zeit eingebildet, dass ihn die Amtsärztin zusammenfliegt, bei der er für die Frühpension angesucht hat. Dass er gerade in der Polizeiwachstube in der Leopoldstraße genäht wird, hat er zwar schon begriffen, aber eigentlich immer nur in dem Augenblick, wo er die Nadel hineingekriegt hat, quasi Stich. Und zwischendurch, während der Faden durchgezogen worden ist, hat er sich wieder schön in den Augarten verabschiedet. Er steht noch völlig gesund im Augarten und brüllt die Mali an, hau ab, die bringen dich um. Das Mädchen ist aber seelenruhig stehen geblieben und sie hat so blöd gegrinst, wie man überhaupt nur in diesem Alter grinsen kann. Später verlernt man das ja wieder. Und sie hat sich in aller Ruhe angeschaut, wie die Rentnertruppe mit den Kälbern den Brenner umstellt und die Polizei ruft. Und da darf man den Elite-Rentnern gar nicht böse sein, weil natürlich der Mann, der auf und davon gelaufen ist, in dem Moment, wo vor dem Kinderschwimmbad der Pudel zu röcheln angefangen hat, das ist der Brenner gewesen. Nicht bewegen! War das jetzt der bierbäuchige Augarten-Rentner, der versucht hat, sein Kampfkalb zurückzuhalten, oder war es die Amtsärztin, die versucht hat, dem Brenner eine schöne Naht zu machen, unter uns gesagt? Es war natürlich der fette Polizeiarzt. An und für sich war das ein geduldiger Näher. Und der hat auch begriffen, dass der Brenner nicht ihn meint, wie der da die ganze Zeit geschrien hat, hau ab, hau ab. Aber das Gezappel beim Nähen, das hat er einfach nicht brauchen können. Im Leben gibt es ja zwei Situationen, wo man sich möglichst nicht zu schnell bewegen soll. Wenn man genäht wird und wenn man einem schlecht gelaunten Pitbull gegenübersteht. Aber so ein Pech musst du einmal haben, dass du in beiden Situationen gleichzeitig bist. Da wäre es natürlich doppelt wichtig, dass du ruhig hältst. Und der Brenner hat es genau falsch gemacht. Beim Nähen geht es vielleicht noch irgendwie, wenn es ein geschickter Arzt ist, aber beim Pitbull natürlich, der hat dann gar keine Wahl, weil die Instinkte. Beim Pitbull ist das eine eiserne Regel, nie zu schnell bewegen. An und für sich ist das für Wien ein guter Hund. Und es gibt auf der ganzen Welt keine Großstadt mit so wenig Pitbullbissen. Aber der Brenner hat es eben wissen wollen. Und der Hund hat es dann eben auch wissen wollen, sprich Wade. Nicht bewegen! Vielleicht hat er sich da einfach schon zu sehr in Sicherheit gefühlt, weil er das Polizeiauto kommen gehört hat. Die sind mit Blaulicht in den Augarten gerauscht. Da waren monatelang in Fatima die Betten ausgebucht. So viele Augarteneltern sind dann hinuntergepilgert aus Dank, dass ihr Kind nicht unter das wild gewordene Polizeiauto gekommen ist. Und der Brenner hat auch wahnsinnig Glück gehabt, dass seine Wade wenigstens im Prinzip noch dran geblieben ist. Du musst wissen, er hat früher, Jimi Hendrix Zeit, immer diese engen Jeans getragen. Das war eben damals so die Mode. Manche haben davon Hodenkrebs gekriegt. Aber beim Brenner war es jetzt von Vorteil, weil das presst dir im Lauf der Jahre die Wade derart an den Knochen. Und wenn dich dann der Pitbull zwickt, hat die Wade höhere Überlebenschancen. Nicht bewegen! Dann der Brenner natürlich erst recht hektische Bewegungen. Wenn du einmal falsch angefangen hast, kommst du da oft gar nicht mehr heraus. Da reiht sich ein falscher Schritt an den nächsten. Das ist man ja vom menschlichen Leben her auch ein bisschen gewohnt. Da rächt sich ein winziger Fehler auch dein ganzes Leben lang. Und beim Pitbull ist das genauso. Statt langsamer bewegst du dich nach dem ersten Biss immer noch schneller. Der Brenner dürfte sich in seinem Leben überhaupt noch nie so schnell bewegt haben. Nicht bewegen! Die Rentner haben geschrien, die Polizisten haben geschrien, sogar die Mali hat jetzt geschrien. Aber beim Stich hat der Brenner wieder bemerkt, dass es nur der Arzt war, der ihn im Polizeikeller zusammengeflickt hat. Mein lieber Schwan, da ist ihm vielleicht ein Stein vom Herzen gefallen. Du wirst dich fragen, was haben eigentlich die Polizisten im Augarten gemacht, wie der Hund auf den Brenner losgegangen ist? Da muss ich sagen, vollkommen korrekt. Sicher, am Anfang haben sie vielleicht das Schauspiel ein bisschen genossen, das gebe ich schon zu, aber dann mit einem gezielten Schuss. Der hat den Brenner nicht einmal gestreift und der Hund hat sich nicht mehr gerührt. Das ist nämlich so, hat die Arztstimme ihm jetzt erklärt, dass sich ein Pitbull, der im Kampf erschossen wird, nur umso fester in sein Opfer verbeißt. Das hat der Brenner wieder ganz gut mitgekriegt. Ich liege in der Polizeiwachstube, mein Hundebiss wird genäht und dazu erhalte ich die Erklärung, das hängt mit der Gebissmechanik zusammen. Da lässt sich das Maul vom toten Hund gar nicht mehr öffnen. Und wenn man dann zu lange wartet, kommt noch die Leichenstarre dazu. Dann kriegt man den Hund gar nicht mehr heraus. Das hat der Brenner Gott sei Dank schon wieder nicht mehr so genau verstanden, weil der Stich schon wieder zu lange her war und beim Faden durchziehen hat er nur noch aus weiter Ferne gehört, aber da sind sie ja noch einmal mit dem Schreck davongekommen. Ja, und siehst du, der tote Hund in seiner Wade, das dürfte der Grund gewesen sein, dass beim Brenner dann kurz der Verstand ein bisschen ausgesetzt hat und er nicht recht gewusst hat, wo er ist und was er ist und wer er ist, ebenso die Basisdinge, die man normalerweise doch nicht so leicht vergisst. Ich persönlich glaube ja an die halbe Stunde, wo die beiden Polizisten mit vereinten Kräften gearbeitet haben, um ihn, den Hund, abzuklemmen, wird er sich überhaupt nie wieder erinnern. Da hat der Mensch doch seine gewissen Schutzmechanismen und ich sage, ist auch besser so. Aber interessant ist das schon. Zuerst hat den Brenner immer jeder einzelne Nadelstich in die Realität zurückgeholt und jetzt, wo er fertig genäht war, und wo er die Möglichkeit gehabt hätte, sich wieder vollständig vom Hier und Jetzt zu verabschieden, ist er langsam zurückgekommen. Er hat ganz genau mitgekriegt, wie sie ihn vom notdürftig improvisierten Behandlungstisch hinuntergehoben und in das Gitterbett geworfen haben. Du wirst sagen, Gitterbett kann ich mir nicht vorstellen, Rechtsstaat und alles. Da hat das Bett in der Wachstube Leopoldstraße vielleicht ein kleines Geländer gehabt, damit der Brenner nicht im Schlaf aus dem Bett fällt, quasi Fürsorge. Weil du drehst dich oft im Schlaf um ein fremdes Bett ungewohnt, dann fällst du heraus, reißt dir die frisch genähte Wunde wieder auf und nachher heißt es dann Menschenrechte. Sagen wir einmal so. Das Gitterbett vom Brenner war ja oben auch noch zu. Da kann man nicht mehr von Fürsorge im engeren Sinn sprechen. Und dann die Kommentare der Polizisten auch nicht sehr krankenschwesterlich. Wir wissen ja nicht, ob der Köter geimpft war, Brenner. Womöglich hast du die Tollwut, dann beißt du uns, da ist Gefahr in Verzug, deshalb schön Gitterbett. Das sind eben so die kleinen Unterhaltungen für einen Staatlichen, dem sonst oft wochenlang in der Wachstube langweilig ist. Natürlich ist für die humane Dings die Optik nicht ideal, wenn du sofort im Gitterbett landest, nur weil du einmal den Rotz zu laut aufgezogen hast. Für ein Fremdenverkehrsland keine gute Werbung. Ich möchte da auch überhaupt nichts beschönigen. Aber eines muss ich einfach zugeben, der Brenner war ganz verliebt in das Gitterbett im Keller unter dem Leopoldstädter Polizeiposten. Weil du darfst eines nicht vergessen. Nirgendwo bist du so sicher vor den Hunden dieser Welt wie in einem Gitterbett, das auch oben zu ist. Bei den Augartenmüttern hätte sich der Brenner das nie laut sagen getraut, quasi das Gitterbett loben. Man sagt ja heute, man soll ein Kind nicht zu viel einsperren, unterschreibe ich vollkommen. Ein Kind muss die Welt sehen, Autostopp durch Australien, sobald man den Daumen selber halten kann. Da entwickelt sich der freie Geist. Aber der Brenner war ja gar nicht so neugierig auf Geist. Zu viel Geist, und du erinnerst dich womöglich wieder an den toten Hund, den du in der Wade gehabt hast. Nur so lässt sich die Panik erklären, mit der er sich im Gitterbett festgekrallt hat, wie sie ihn am übernächsten Tag wieder freilassen wollten. Aber ein Polizist hat sich dann stundenlang durch das geschlossene Gitterbett so nett und geduldig mit dem Brenner unterhalten, bis er doch bereit war, herauszukommen. Und dann war er wieder in Freiheit. Länger als 24 Stunden soll man ja einen Menschen rein vom gesetzlichen Dings her nicht in Haft halten. Dann kann man ihn noch ein, zwei Tage vergessen, weil menschliches Versagen ist bei den Staatlichen immer beliebt, wenn sie zeigen wollen, wir können auch menschlich sein. Aber irgendwann muss man einen Unschuldigen wieder laufen lassen. Ganz korrekt war das natürlich alles miteinander nicht, aber beim Brenner hat es sowieso keinen großen Unterschied gemacht, weil der hat sich in den nächsten Tagen immer noch benommen, als wäre er eingesperrt. Dass es sowas gibt, jetzt war der Brenner in Freiheit und hat sich immer noch nicht aus seinem Zimmer über dem White Dog hinausgetraut. Die ganze Zeit ist er bei der Magdalena gesessen und hat sich nur gerührt, wenn er den Kamillentee zum Mund geführt hat. Die Magdalena hat ihm das beigebracht, wie gut der Kamillentee ist. Nein, nicht nur wenn krank, Kamillentee immer gut, hat die Magdalena gesagt. Und der Brenner hat zugeben müssen, es ist wahr, Kamillentee immer gut. Und wenn ich dir irgendwas mitgeben kann auf deinen Lebensweg, dann merk dir das, Kamillentee schmeckt gut und du musst ihn nicht mit dem Weinthermometer untersuchen, weil einfache Regel, wenn du dir die Zunge verbrennst, ist er zu heiß und wenn er nach Käsesocken schmeckt, ist er zu kalt und dazwischen ist er genau richtig. Das ist wie eine Symphonie, aber nicht aus Tönen, sondern aus Kamillentee. Der Brenner ist jeden Tag mehr auf den Geschmack gekommen. Er ist mit der Magdalena am Tisch gesessen, sie hat ihre Modezeitschriften angeschaut und er hat die Magdalena angeschaut, aber eigentlich hat er durch sie hindurchgeschaut wie durch das reinste Gitterbett. Oder er hat in den Kamillentee hineingeschaut und seine Beobachtungen gemacht. Wie es nach jedem Schluck ein bisschen weniger Tee geworden ist und wenn die Magdalena ihm nachgeschenkt hat, war die Tasse wieder voll. Sehr interessant. Die Magdalena hat sich die Fingernägel lackiert und immer, wenn sie mit einem Nagel fertig war, hat sie etwas zum Brenner gesagt, natürlich keine Antwort. Und dann hat sie den nächsten Nagel lackiert und dann hat sie wieder was gesagt. Tut noch weh? Hat ihn die Magdalena gefragt. Wie sie die Wunde auf seiner linken Wade das erste Mal gesehen hat, ist ihr vor Schreck ein Stöhnen ausgekommen, echtes Mitleid. Darüber ist dann der Brenner wieder erschrocken, weil kommt heute nicht mehr so oft vor und dann ist man nicht vorbereitet. Er hat sich am ersten Morgen nicht viel dabei gedacht und beim Frühstück den Verband abgenommen und dann hat man schon gesehen, dass der Anblick der Wunde ihr ein bisschen an die Nieren geht. Pass auf, sie hat das Nagellackentfernerfläschchen zugeschraubt, ganz langsam und bedächtig und gleichzeitig muss irgendein boshafter Geist mit einem neuartigen, vollkommen geruchlosen Gesichtsfarbentferner durch das Zimmer marschiert sein, so ist der Magdalena die Farbe abgeronnen. Ein paar Tage hat sie dann ohne weiteres akzeptiert, dass aus dem Brenner kein einziges Wort herauszubringen war. Schön langsam ist ihr das aber doch unheimlich geworden. Jetzt hat sie es wieder einmal mit einer Frage probiert, sprich, tut noch weh? Aber der Brenner hat kein Mitleid gekannt und nicht geantwortet. Richtig wehgetan hat es sowieso nicht mehr. Er hat auch schon wieder ganz gut gehen können. Aber es war eine praktische Ausrede. Weil was soll das für ein Detektiv sein, der da tagelang nur in seinem Zimmer sitzt, mit einer alten Decke über dem Rücken das polnische Mädchen von der Arbeit im Lokal unten abhält und seine eigene Arbeit überhaupt vollkommen vergessen hat. Im Grunde ist es ihm gut gegangen. Nur dass die Magdalena heute so viel geredet hat, hat ihn gestört. Während sie einen Nagel lackiert hat, war sie immer ganz still. Weil nie reden und lackieren gleichzeitig, aber wehe, sie ist mit einem Nagel fertig gewesen. Decke ist fein, hat sie nach dem linken Zeigefinger gefragt. Der Magdalena hat es gefallen, dass der Brenner so eine Freude mit ihrer alten polnischen Decke gehabt hat, aber der Brenner hat nichts gesagt, nicht einmal genickt. Sonst sagt sie wieder Decke von meiner Omi in Polen. Weil die Polen sagen selber nicht Polen, sondern Pollen, das dürfte sprachliche Gründe haben. Und die Geschichte über ihre Omi aus Polen hat sie ihm in den letzten Tagen schon ungefähr 1000 Mal erzählt. Darum hat er jetzt nicht einmal genickt. Er hat einen Schluck Kamillentee genommen. Da war eine Stelle in der Tasse, wo man gesagt hat, jetzt ist sie noch knapp mehr als halb voll. Und dann hat man einen Schluck gemacht und dann hat man gesagt, jetzt ist sie weniger als halb voll. Wenn man dann ganz wenig nachgeschenkt hat, war sie wieder mehr als halb voll und nach dem ersten Schluck wieder weniger als halb voll. Und da gibt es immer die großen Theoretiker, die den Optimismus in die Welt hinaus trompeten, dass jeder normale Mensch einen Gehörschaden kriegt und die wollen, dass man nicht zugibt, die Flasche ist halb leer. Sie wollen, dass man sagt halb voll. Dabei gibt es halb gar nicht. Das hat der Brenner ja gerade in tagelangen Tests mit seiner Kamillenteetasse herausgefunden. Decke ist von meiner Omi in Polen, hat die Magdalena das Neueste verkündet. Der Brenner hat leise geseufzt. Hast du Sorge? Sorgen in dem Sinn nicht. Sicher, die Wade hat er schon noch ein bisschen gespürt und manchmal hat er kurz hinunterschauen müssen, ob der tote Hund nicht zufällig immer noch an seinem Bein hängt. Aber halb so schlimm, wenn man einmal davon absieht, dass es halb nicht gibt. Tut Fuß noch weh? Halb so schlimm, hat der Brenner gesagt. Die Magdalena hat sich gewundert, dass der Brenner doch noch ein Wort herausbringt und ist beruhigt wieder in ihrer Modezeitschrift versunken, weil mit den Fingernägeln war sie jetzt fertig. Aber justament jetzt hat der Brenner mit dem Reden anfangen müssen. »Halb so schlimm«, hat er noch einmal gesagt. Und die Magdalena hat noch einmal abwesend genickt und sich eine Zigarette angezündet. »Kennst du das?«, hat der Brenner weitergeredet. Es war ihm egal, ob sie jetzt lesen will oder nicht. »Man kann sagen, die Flasche ist halb voll oder halb leer.« »Ich immer Optimist«, hat die Magdalena gesagt. Als würde das vor ihrer Nase in ihrem Horoskopartikel stehen. Aber wenn sie geglaubt hat, sie kann jetzt in Ruhe ihren Artikel lesen, war sie wieder zu optimistisch. Weil kaum, dass sie wieder schön ins Lesen hineingekommen ist, hat der Brenner wieder angefangen. Aber bei halb so schlimm sagen nicht einmal die Optimisten halb so gut. Was? Ich sag, bei halb so schlimm sagen nicht einmal die Optimisten halb so gut. Du bist Pessimist, Brenner. Jetzt hat sie den Horoskopartikel endgültig aufgegeben und dem Brenner ins Gewissen geredet. Das ist jetzt nur der Biss bei dir. Das ist wie Krankheit. Mach depressiv, wirst sehen, bald wird besser. Dabei gibt es halb gar nicht. So wie du das sagst, klingt nicht optimistisch. Männer viel depressiv. Ich weiß von Geschäft, ich bin Sextherapist. Ehrlich, Brenner. Ich mache mir ein goldenes Schild an Tür. Sextherapist Dr. Magdalena. Der Brenner ist aufgestanden, hat aber nicht recht gewusst, warum. »Du spürst die Spritze«, hat die Frau Sextherapist ganz wichtig gesagt. »Tetanusspritze, das ist der Körper, der will nicht Tetanusspritze, das ist normal. Wirst sehen, morgen besser, übermorgen noch besser, bis heiraten ganz gut.« Eines muss ich ganz ehrlich sagen. Der Brenner ist an diesem Tag nur hinausgegangen, damit er der Magdalena entkommt. Ich sage es nur, weil dann hinterher alle den Brenner so großartig gefeiert haben, Superdetektiv und was weiß ich noch alles. Ich bin bestimmt nicht gegen den Brenner. Ich kenne eben seine Stärken und seine Schwächen. Und da stört es mich, wenn die anderen daherkommen und sagen, Superdetektiv und was weiß ich noch alles. Eifersüchtig bin ich deshalb noch lange nicht. Es stört mich einfach nur. Sie haben von nichts eine Ahnung, wissen nicht einmal, dass der Brenner eigentlich nur hinausgegangen ist, damit er endlich dem Gerede der Magdalena entkommt, aber dann kommen und jubeln, super Detektiv. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, super war das schon, wie es dann bei ihm Klick, Klick, Klick gemacht hat. Klick, Klick, Klick hat die rote Fußgängerampel gemacht. Und wenn sie auf grün gehüpft ist, hat sie gesummt. Aber der Brenner ist immer noch dagestanden, wie es schon wieder Klick, Klick, Klick gemacht hat. Er hat jetzt keine Zeit zum Hinübergehen gehabt. Er hat zu seinem Bein hinunterschauen müssen, ob da auch ganz sicher kein toter schwarzer Hund dran hängt. Du wirst sagen, über so einen Hundebiss muss man auch einmal hinwegkommen. Irgendwann ist das Vergangenheit und so weich darf ein Detektiv nicht sein. Das stimmt schon. Und immer, wenn er gesehen hat, der Hund hängt ja gar nicht da, ist es dem Brenner auch wieder gut gegangen. Und er hat sich gesagt, Vergangenheit schwamm drüber. Aber wenn er weggeschaut hat, sofort das Gefühl, der Hund hängt wieder dran. Also wieder hinunterschauen und Gott sei Dank, der Hund wieder weg. Aber wegschauen und der Hund wieder da. Es war genau wie bei der Ampel das ewige Hin und Her von Rot und Grün. Klick, Klick, Klick hat es gemacht, dann wieder gesummt. Aber der Brenner ist nicht hinübergegangen. Eigentlich hätte er ja gehofft, dass es beim Herumgehen besser wird als daheim beim Herumsitzen, dass er da beim Spazieren den Hund abstreifen kann. Ich sage zwar immer, spazieren gehen ist nur der nervöse Bruder vom Herumsitzen, sprich zu wenig, wenn du wirklich einen Hund loswerden willst. Aber andererseits, dass er ihn ausgerechnet los wird, wenn er eine Viertelstunde wie der Ochs vorm Tor an der Ampel steht und sich nicht auf die andere Straßenseite hinübertraut, hätte ich mir auch wieder nicht gedacht. Du musst wissen, er hat an der Ampel über ein Problem nachgedacht und Problem auf jeden Fall immer eine gute Methode, um einen Hund zu reduzieren. Ich möchte nicht so tun, als hätte er wahnsinnig konzentriert nachgedacht. In erster Linie hat er einfach dem immer wiederkehrenden Summen der grünen Ampel zugehört und dann bei Rot wieder schön klick, klick, klick. Der Brenner hat so viele grüne Ampeln ungenutzt verstreichen lassen. Inzwischen sind in Wien rein statistisch schon 3 Leute gestorben, weil Wien sterbende Stadt. Und da kriegt der eine seinen Herzschlag, beim zweiten macht der Krebs den letzten Biss. Dann kommt vielleicht noch dem einen oder anderen Chirurgenlehrling die Bohrmaschine aus. Das passiert alles in so einer Stadt binnen 5, 6 Grünphasen und der Brenner geht immer noch nicht hinüber, sondern hört sich das Ampelkonzert an. Und ganz leise, leiser noch als das Ampelsummen, hat er selber gesummt. Mama, weil er hat nicht mehr gern gepfiffen, seit ihm das mit dem sentimentalen Vibrato aufgefallen ist, quasi Großvater und so alt bin ich doch noch nicht. Aber interessant, der Brenner hat nur gesummt, wenn die Ampel auch gesummt hat. Und wenn die Ampel klick, klick, klick gemacht hat, ist er verstummt und hat nachgedacht. Nicht gleichzeitig, abwechselnd, so wie die Magdalena mit Sprechen und Nagellack. Und beim Summen hat er nicht nachgedacht, sondern innerlich den Text mitgesungen. Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Jetzt was für ein Problem war da so interessant, dass es den Brenner sogar vom Hund befreit hat, sagen wir einmal so. Es war weniger ein Problem, es war mehr eine Frage, die ihm der Ampelsummer geflüstert hat. So ein Ampelsummer hat natürlich keinen großen Wortschatz, der kann im Grunde nur seinen Namen sagen, sprich Summer. Aber aus dem Namen hat sich dann eben die Frage ergeben, was hat die Magdalena da erzählt, dass der Summersohn jetzt unter einem anderen Namen lebt? Klick, klick, klick. Und dann hat der Brenner zu dieser Frage eine andere Frage dazu getan. Wie hat wohl der Hojatsch früher geheißen? Siehst du, dir ist das natürlich schon viel früher aufgefallen, wie da dem Brenner das Schild vom Sammersand so beschäftigt hat, ein paar Tage nachdem er bei der Hartwig Summer gedrückt hat. Und jetzt hat eben auch der Brenner 2 und 2 zusammengezählt und ist sofort zum Hojatsch, sprich Summersohn, hinausgefahren. Der Brenner findet den um sein Erbe geprellten Summersohn Hojatsch allerdings nicht in seinem Büro, sondern ein Stockwerk tiefer im Solarium. Der leicht verbrannte Geruch, den er im Gang wahrnimmt, weckt Brenners Neugier und er entdeckt den seit Stunden in eine Sonnenbank gesperrten, schon etwas angesenkten Hojatsch. So muss Brenner erkennen, dass er schon wieder hinter dem falschen Verdächtigen her war. Immerhin ringt er dem geschwächten Hojatsch einen entscheidenden Hinweis ab. Wie der Hojatsch im Solarium aufgewacht ist, hat ihn das fürchterliche Licht der Sonnenbank geblendet, dass er noch tagelang die Röhren gesehen hat. Jetzt umgekehrt, wie der Brenner im Flakturm aus der Bewusstlosigkeit aufgewacht ist, hat er überhaupt nichts gesehen. Ein paar Mal hat er versucht, sich die Kapuze von den Augen zu ziehen, aber dann hat er es eingesehen, er hat ja gar keine Kapuze auf. Es war einfach nur so finster im Flakturm und wenn man da die Betonwände weggenommen hätte und die Finsternis wäre ausgekommen, hätte sich wahrscheinlich bis heute kein Tag mehr nach Wien verirrt. Normalerweise, wenn du in einen dunklen Raum kommst, siehst du nur am Anfang nichts, aber dann arbeiten die Augen, ja was glaubst du, da gehen die Stäbchen und Zäpfchen auf Wanderschaft und nach 2 Minuten siehst du dann doch ein bisschen. Aber wenn das ganze Wandern nichts nützt, dann weißt du, dass du in einer ziemlich großen Finsternis sitzt. Zumindest bei der Luke, durch die er hereingeklettert ist, hätte doch ein Silberstreif hereinkommen müssen. Richtig erklären hat er sich das nicht können. Aber er hat zu der Meinung tendiert, dass das Licht einfach zu schwach war für den Flakturm. Da heißt es ja in diesem schönen alten Spruch, ich weiß jetzt nicht Religion oder Reklame, und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das soll so viel heißen wie Positive Thinking, quasi das Licht stärker als jede Finsternis, ein schöner Gedanke. Aber der Brenner hat jetzt gesehen, stimmt nicht, sprich Finsternis stärker als das Licht. Wie lange er bewusstlos gewesen ist, hat er nicht sagen können. Eine Zeit lang muss es schon gewesen sein, weil warum wäre er sonst so kalt wie ein Eiszapfen aufgewacht? Dann ist ihm eingefallen, dass er ja noch das Handy von der Magdalena hat. Hilferuf natürlich aussichtslos, wenn du in einem Betonbunker mit meterdicken Mauern sitzt, aber immerhin hat er auf die Uhr schauen können. Dass man in einer halben Stunde so auskühlen kann, hat der Brenner sich gewundert. Er hat nicht wissen können, dass es schon 2 Tage und eine halbe Stunde waren. Da verlierst du in der Finsternis ein bisschen das Zeitgefühl. Unglaublich, draußen war es so heiß, dass die Eltern für die vorverlegte Kinderschwimmbaderöffnung auf die Barrikaden gestiegen sind und ihm war keine 50 Meter entfernt so kalt, dass ihm fast der Verstand ausgesetzt hat. Aber der Mensch hofft ja bis zum letzten Augenblick. Jetzt hat der Brenner sich eingeredet, es ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass die Wunde auf seinem Hinterkopf, wo ihm der Sohn der Amtsärztin hinterrücks die Schaufel drüber gezogen hat, nicht mehr blutet. In Wirklichkeit war es natürlich nur ein Zeichen, dass er schon 2 Tage länger da war, als er geglaubt hat, aber der Gedanke ist ihm Gott sei Dank in dem Moment nicht gekommen. Aber interessant. Gedächtnisverlust hat er keinen gehabt. Er hat sich noch genau erinnert, wie er vom Hojatsch zur Amtsärztin gefahren ist und die hat ihm gesagt, ihr Sohn ist auf der Baustelle, wie er dann einem Taxifahrer gesagt hat, er soll ihn ganz zum Flakturm hineinfahren. Der hat natürlich ein Geschrei gemacht, frage nicht, und in einen Park hineinfahren, gegen das Gesetz. Da hat er nicht einmal Unrecht gehabt, aber der Brenner hat ihm einen 500er hingehalten und ich sage immer, 500 Schilling sind meistens so ungefähr die Grenze für das Gesetz. Sogar an die letzten Sekunden vor der Bewusstlosigkeit hat der Brenner sich noch erinnert, wie er durch die schmale Luke geklettert ist, die sonst immer mit diesem eisernen Baustellenladen verrammelt war. Er hat ja überhaupt nur die Gelegenheit gehabt, hineinzuklettern, weil der Architekt auch gerade drinnen war. Der hat die Hartwig nach einer Baustellenbesichtigung nicht mehr herausgelassen und nach einer guten Woche wollte er sie jetzt sauber einbetonieren. Weil ich glaube, mit eigener Hand ist es dem nicht so leicht gefallen und als Architekt ist es vielleicht ein schöner Gedanke, wenn ein Gebäude das für dich erledigt. Und wenn der Flakturm ihm bei der Hartwig die Arbeit abgenommen hat, warum soll er es nicht beim Brenner noch einmal für ihn erledigen? Der Architekt ist dem Brenner gleich wie ein alter Bekannter vorgekommen. Und das ist nicht nur an den Haaren gelegen, weil auf einer Seite noch ganz schwarz, auf der anderen Seite schon ziemlich grau. Da ist der Pigmentfehler bei denen einfach in der Familie gelegen und nicht Franz Branntwein. Und es waren auch nicht seine Augen, die genauso ernst geschaut haben wie die Augen der Amtsärztin und im Grunde auch nicht diese Bewegung, die dem Brenner aufgefallen ist, weil ob du es glaubst oder nicht. Der hat beim Schaufelausholen genau die gleiche Bewegung gemacht wie einmal die Amtsärztin bei der Bandscheibenuntersuchung. Sondern manchmal trifft man einfach wen, zu dem man gleich einen inneren Draht hat. Und ich trau mich wetten, wenn er dem Sohn der Amtsärztin in einer anderen Situation begegnet wäre, hätte das sein bester Freund werden können, wo man jahrelang gut miteinander auskommt, Gespräche und alles, bis man sich vielleicht wegen einer Kleinigkeit überwirft und dann kann es schon sein, dass auch einer zur Schaufel greift, aber jetzt durch die schwierigen Umstände natürlich keine Gespräche und gleich Schaufel. Je weiter der Brenner sich von der Bewusstlosigkeit entfernt hat, umso deutlicher ist ihm aufgefallen, dass sein Kopfweh durch den Schlag nicht gerade besser geworden ist. Und die ekelhafte Luft hat es mit jedem Atemzug schlimmer gemacht. Jetzt hat er sich in seinem Taumel gedacht, ich probiere es lieber einmal ohne Atmen. Da gibt es immer wieder die gescheiten Leute, die predigen, der Mensch soll immer tief atmen, dann lösen sich alle Probleme von selber. Ist natürlich ein großer Unsinn, weil es gibt viele Situationen im Leben, wo gerade das Luftanhalten das einzig richtige Rezept ist. Da brauchst du dir nur die 100-Meter-Läufer einmal anschauen. Das wissen ja die wenigsten Leute, dass die in den 10 Sekunden, wo sie über die Laufbahn spritzen wie die reinsten Pitbull-Terrier, die Luft anhalten. Weil das macht gerade das Explosive aus. Und der Brenner hat jetzt ganz etwas Ähnliches erlebt. Je länger er die Luft angehalten hat, umso aggressiver sind ihm die Gedanken durch den Kopf getrampelt. Seine Schuld am Tod der Hundezüchterin Hartwig ist ihm beim Luftanhalten durch den Kopf getrampelt. Dass er der Amtsärztin einfach viel zu viel erzählt hat, ist ihm beim Luftanhalten durch den Kopf getrampelt. Dass ihr Sohn die Puppi-Auslieferung verhindert hat, weil er das Vermögen für seinen Jahrhundertbau retten wollte, ist ihm beim Luftanhalten durch den Kopf getrampelt. Und beim Luftanhalten ist ihm jetzt durch den Kopf getrampelt, dass der Heintier der größte Versager auf der Welt ist. Weil der hat das Mama in Wirklichkeit für die Amtsärztin gesungen, nicht für die Hojatsch-Mama. Der Hojatsch war zwar ein schmieriger Anwalt, ist ihm jetzt beim Luftanhalten durch den Kopf getrampelt, aber der hat sich über die Treuhandschaft nur das entgangene Erbe zurückgeholt. Und jetzt ist dem Brenner beim Luftanhalten durch den Kopf getrampelt, dass der Hojatsch lange vor ihm den richtigen Verdacht gehabt hat und deshalb in der Sonnenbank gelandet ist. So ein Architekt ist ein künstlerischer Mensch, ist dem Brenner beim Luftanhalten durch den Kopf getrampelt und der tötet einmal mit dem Licht, einmal mit der Finsternis. Jetzt hat der Brenner doch noch einmal versucht, ob er nicht mit dem Handy eine Verbindung zur Magdalena kriegt, aber natürlich aussichtslos, da probierst du in der Not sinnlose Sachen. Aber interessant. Da wären wir wieder beim Gleichzeitigen. Die Magdalena hat nämlich auch schon die ganze Zeit versucht, mit dem Brenner eine Verbindung zu kriegen, weil er schon 2 Nächte nicht heimgekommen ist, auch aussichtslos natürlich, in die eine Richtung aussichtslos, in die andere Richtung aussichtslos. Das war aber schon das Einzige, was sie jetzt noch gemeinsam gehabt haben. Da ist das Leben oft ein bisschen ungerecht. Der eine sitzt im Flakturm und bei den anderen geht gleichzeitig das muntere Vergnügen weiter. Beim Brenner war es jetzt sogar so, dass er sich eingebildet hat, er hört manchmal ganz leise Fetzen von spitzen Kinderschreien aus dem Augarten herein, wenn vielleicht ein Kind beim Spielen gerade besonders vergnügt war. Da ist ihm ein interessanter Gedanke gekommen. Von außen ist so ein störendes Gebäude in deinem Park weniger schlimm, als wenn du drinnen sitzt und nicht mehr herauskommst. Weil du kannst im Leben in eine Situation geraten, wo dir das Sie sind hier regelrecht über den Kopf wächst. Er selber hat mit dem Schreien dann wieder aufgehört, wie er gemerkt hat, so Stimmbänder sind dünn und halten auch nicht ewig. Aber interessant. Noch dünner als ein Stimmband ist eine Spinnwebe. Und der Brenner hat sich jetzt gewundert, dass er auf einmal eine Spinnwebe sieht. Sicher, wenn du viel um dein Leben schreist oder viel die Luft anhältst, kannst du Risse in der Netzhaut kriegen, dann siehst du Spinnweben. Aber das war es nicht. Wenn er die Augen zugemacht hat, war die Spinnwebe weg und wenn er sie aufgemacht hat, Spinnwebe wieder da. Ein hauchdünner weißer Faden ist da ungefähr 10 Meter über ihm gehängt. Da muss ihm das desolate Lifthaus so einen Blick ermöglicht haben. Ein bisschen hat er sich das von den Plänen, die ihm der Hojatsch gezeigt hat, zusammenreimen können. Und weil man in der Dunkelheit keine Spinnwebe 10 Meter über sich sehen kann, ist das ein hauchdünner Sprengriss gewesen. Und weil der Mensch so veranlagt ist, dass er sich in der Not an Spinnweben klammert, der Brenner jetzt, vielleicht habe ich da oben einen Empfang. Er hat es sogar probiert, ob er herunten schon einen Empfang hat, wenn er das Handy in Richtung Spinnwebe hält, aber natürlich genauso wenig Erfolg wie die Magdalena, die mit ihrem Blumenstrauß beim Berti vorbeigeschaut hat und jetzt Kaffee trinken mit dem Berti und zwischendurch immer wieder die Nummer vom Brenner. Der Berti war ganz ein freundlicher Mensch, sowas findet man selten. Da hat die Magdalena sich umso mehr gewundert, dass der Brenner nicht schon viel früher den Kontakt zu seinem jungen Ex-Kollegen gesucht hat. Jetzt musst du wissen, denn Berti hat gerade vor 2 Tagen seine Freundin verlassen. Du wirst sagen, mein Gott, warum verlässt die denn Berti? Schau, das ist bei den Frauen ganz unterschiedlich. Die eine will nur einen braven Mann, verlässlich und immer ehrlich, weil Lügen ganz schlecht. Die andere braucht wieder einen, der mindestens 195 cm hoch ist. Die dritte sagt, gescheit und einfühlsam soll er sein. Die vierte sagt, einen guten Beruf soll er schon haben. Die fünfte sagt, ich möchte einen Optimisten, weil depressiv bin ich selber. Die sechste sagt, mir ist wichtig, dass wir gemeinsame Hobbys haben, Tennis, Skifahren, Rollschuhe. Die siebte sagt, bitte einen Arzt. Die achte sagt, wenn möglich ein Italiener oder meinetwegen Dominikanische Republik. Jetzt was sagt die Neunte? Die Neunte sagt Hubschrauberpilot. Und das war die Freundin von Berti. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine super Frau, auch vom Wesen her. Aber prinzipiell nur Hubschrauberpiloten. Und warum nicht? Die hat sich einfach am liebsten in Hubschrauberpilotenkreisen bewegt. Das hat für sie einfach die gewisse Ding gehabt. Das einzige Problem, der Berti war in Wirklichkeit noch gar kein fertiger Hubschrauberpilot. Er hat sich ja am Flughafen mit Hilfsarbeiten als Mechaniker erst die Flugstunden verdient. Aber wie dann diese Superfrau einmal in die Werkstatt gekommen ist, ist er gerade in der Kanzel vom Turbinenhubschrauber gesessen, hat sie geglaubt, er ist der Pilot. In Wirklichkeit hat er ihn nur gerade geputzt, weil da kriegen die Touristen bei den Rundflügen oft einen nervösen Magen und das war dann eben dem Berti seine Aufgabe. Im Grunde muss man auch sagen, das ist verständlich, dass ein Mann so ein Missverständnis nicht aufklärt. Und außerdem, so viele Flugstunden hat er nicht mehr gebraucht bis zur Prüfung. Da war das nicht mehr als eine kleine Notlüge, bestimmt kein Verbrechen. Aber jetzt ist sie ihm eben noch vor der Prüfung draufgekommen und weg war sie. Da hat die Magdalena dem Berti stundenlang zugehört. Sextherapist, nichts dagegen. Zwischendurch hat sie immer wieder versucht, den Brenner zu erreichen, aussichtslos. Beim Brenner war der Akku noch nicht leer, aber viel hat nicht mehr gefehlt. Ich muss irgendwie zu der Spinnwebe hinauf. Vielleicht habe ich da oben einen Empfang, einen anderen Gedanken hat er jetzt überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Empfang vielleicht schon. Aber wie kommt er hinauf? Ich muss ehrlich sagen, mit Licht wäre das schon möglich, dass du da im Flakturm irgendwie hinaufkommst. So desolat waren die Stiegen gar nicht überall. Wenn du da ein geschickter Kletterer bist, keine frisch zerbissene Wade hast und an der einen oder anderen Stelle ein bisschen dein Leben riskierst, kannst du da schon 10 Meter hinaufkommen. Aber wie gesagt, mit Licht, in der Finsternis brichst du dir hundertprozentig das Genick. Wenn du natürlich keine Wahl hast, probierst du es in der Finsternis trotzdem. Jetzt sagen Millionäre gern, weißt du was, die erste Million ist am schwierigsten. Aber interessant, das gilt für Kletterpartien im Flakturm auch. Die ersten Meter am schwierigsten, weil da hat der Brenner zuerst überhaupt nichts gefunden, wie er irgendwie zur Spinnwebe hinaufkommen könnte. In den folgenden Stunden gelingt es dem Brenner doch irgendwie, immer höher hinaufzuklettern. Ihm wird dabei schmerzhaft bewusst, dass der Sprengriss viel weiter entfernt und größer ist, als er von unten geglaubt hat. Und als er schon fast ganz oben im Flakturm ist, kommt der Architekt zurück und verfolgt den Brenner. Diese Kletterpartie im Flakturm ist nicht der einzige Aufstieg in gefährliche Höhen. In der Nähe des Mauerrisses hat der Brenner nämlich in letzter Sekunde doch noch eine Verbindung zur Magdalena bekommen, worauf diese den Berti überredet, mit ihr einen Hubschrauberausflug zu machen. Der Magdalena ist erst so richtig zu Bewusstsein gekommen, dass sie sich von einem blutigen Anfänger durch die Luft kutschieren lässt, wie es zu spät war. Wie hypnotisiert hat sie auf den Höhenmesser gestarrt, krampfhaft Fuß in Meter umgerechnet und sich den wunderbaren Ausblick auf Wien in der Abendsonne vollkommen entgehen lassen. Aber besonders tröstlich war der Anblick vom Höhenmesser auch nicht. Grundsätzlich ist so ein Höhenmesser tröstlich, wenn er stabil ist oder sanft ansteigt. Aber er ist ja jetzt 90 Fuß nach unten gerasselt. Da hat die Magdalena sogar einmal kurz den Blick vom Höhenmesser abgewandt, um den Berti von der Seite ein bisschen vorwurfsvoll anzuschauen. Weil du darfst eines nicht vergessen. So ein Höhenmesser rasselt ja nicht rein für sich genommen in einem Augenblick von 580 auf 490 Fuß hinunter. Der ist ja direkt mit dem Hubschrauber verbunden und da rasselt der Hubschrauber dann auch um 90 Fuß, sprich 30 Meter hinunter. Genau diese Dinge waren ja der Grund, warum der Berti so oft mit dem Hubschrauberputzen beschäftigt war, obwohl ja seinem Chef der Hubschrauber sowieso höchstens einen halben Fuß hinuntergeplumpst ist, nicht 90 wie dem Berti. Und darum eben der Blick von der Magdalena quasi vorwurfsvoll. Oder vielleicht war es auch gar nicht richtig ein Blick, sondern wenn du so hinunterrasselst, dann drückt es dir ja rein körperlich alles ein bisschen hinauf, sprich Trägheitsgesetz. Der Körper will oben bleiben, wird aber vom Hubschrauber mit hinuntergenommen. Jetzt sagt der Körper, wenigstens innerhalb meiner Haut möchte ich die freie Entscheidung behalten. Und da bleiben dann die nachgiebigeren Teile ein bisschen oben. Knochen und Muskeln laufen dem Hubschrauber hinterher, die passen sich an. Aber ein Magen, eine Lunge, ein Herz bleiben ein bisschen länger oben, da verschiebt sich dann alles. Dann drückt es dir natürlich die Augen hinaus, frage nicht. Und darum sage ich, vielleicht war es gar kein vorwurfsvoller Blick von der Magdalena in dem Sinn, sondern rein nach dem Trägheitsgesetz. Das ist der Föhn, hat der Berti geschrien, nachdem er die Kiste wieder abgefangen hat. Ist noch weit bis zu Flakturm, hat die Magdalena gefragt. Wenn sie hinausgeschaut hätte, wäre ihr aufgefallen, dass er direkt vor ihrer Nase steht. Du musst wissen, von oben sieht der Flakturm fast wie eine monströse Betonblume aus, weil ein paar Meter unter dem flachen Bunkerdach zieht sich dieser Sims rund um den Flakturm, diese 8 Betonohren, sprich Abschussrampen für das leichte Flakgeschütz. Und das sieht ein bisschen wie Blütenblätter aus. Schau, hat der Berti geschrien, aber nicht, dass du glaubst, der war so ein Betonblumennarr, dass der deshalb so aufgeregt Schau geschrien hat, sondern vor ihren Augen ist aus einem Mauerriss der Brenner auf eines der Betonohren herausgeklettert. Der schaut aber nicht gut aus, hat der Berti gefunden. Und wer ist das da? Weil da ist hinter dem Brenner noch ein zweiter auf das Betonohr herausgeklettert und da hat weder der Berti noch die Magdalena wissen können, dass das der Architekt war. Der stößt ihn ja hinunter, hat die Magdalena hysterisch geschrien, weil du darfst eines nicht vergessen. Das hat man von oben sehr gut gesehen, dass der Brenner in der schlechteren Position war. Der Architekt ist mit dem Rücken zur Wand gestanden. Normalerweise meint man das ja nicht positiv, aber in dem Fall war es sehr positiv. Weil der Brenner ist mit dem Rücken zur Luft gestanden. Quasi Abgrund. Und der Architekt hat sich mit dem Rücken am Flakturm abgestützt und hat dem Brenner einen Tritt gegeben, dass die Magdalena ihn schon fliegen gesehen hat. Aber er ist nicht geflogen, im Gegenteil, er ist immer noch mit dem Rücken zur Luft auf dem Betonohr gestanden. »Du musst am Dach landen«, hat die Magdalena den Berti angeschrien, aber der hat getan, als hätte er es nicht einmal gehört. »Du musst aufs Dach!« Am Dach hat der Flakturm diese 4 schwimmbadgroßen Vertiefungen, in denen im Krieg die großen Flakkanonen gestanden sind. Von unten sieht man sie nicht, aber von oben sieht man sie gut. Und heute sind das die reinsten Hubschrauberabwehrlöcher, weil da wäre zwischen den 4 Löchern nicht einmal der Hubschrauber-Weltmeister so ohne weiteres gelandet. Aber interessant, ob es nicht doch irgendeine höhere Dings gibt. Dass der Brenner die Magdalena womöglich irgendwie über eine innere Verbindung gehört hat, weil kaum, dass die Magdalena geschrien hat, du musst aufs Dach, hat der Brenner dem Architekten eine getreten, dass der sich gerade noch am Betonohr gefangen hat und bevor der wieder gestanden ist, war der Brenner schon vom Betonohr Richtung Bunkerdach unterwegs. Der Architekt natürlich hinter ihm her, der hat nicht so schnell aufgegeben. Umgekehrt hat auch der Berti seinen Ehrgeiz gehabt und er hat jetzt probiert, ob er den Hubschrauber nicht doch auf das Dach vom Flakturm stellen kann. Er hat den Hubschrauber jetzt ganz sauber abgesenkt, Zentimeter für Zentimeter butterweich. »Das ist ein Himmelfahrtskommando«, hat der Berti geschrien und die Magdalena hat aufgeseufzt, weil der Brenner schon wieder gelegen ist und der Architekt ist gestanden und hat versucht, ihn über den Rand des flachen Bunkerdachs zu treten. Meistens im Leben ist es nicht gut, wenn du am Boden liegst und ein anderer tritt dich. Aber in der Nähe von einem landenden Hubschrauber kann es auch einmal die bessere Position sein. Und ich weiß nicht, war es ein Föhnwirbel, der den Hubschrauber versetzt hat, oder war es ganz einfach die mangelnde Routine von Berti, dass er ihn ausgerechnet in eines der Kanonenlöcher hineingesetzt hat? Grundsätzlich ist das Leben natürlich nie ganz ohne Risiko. Da will ich nicht zu den Leuten gehören, die immer nur Vorsicht predigen und besser mit eingezogenem Kopf durchs Leben gehen. Aber bei einer Sache bin ich heikel. Wenn ein Hubschrauber landet, dann soll man nie zu nahe hingehen und vorsichtshalber schon von Weitem den Kopf einziehen. Ich sage, das ist keine Schande. Natürlich sind die Rotorblätter höher oben als der Kopf. Da kann im Grunde genommen nichts passieren. Aber es kann auch einmal blöd hergehen. Wie es eben beim Berti war, dass er in das Becken für die Flakkanonen hineingestolpert ist. Das war natürlich tiefer als das Dach, auf dem der Architekt gestanden ist und immer noch geglaubt hat, er ist in der besseren Position. Aber interessant. Das Rotorblatt hat den Architekten genau an der gleichen Stelle erwischt, wo die Puppi am Schwedenplatz die Manu Brodinger erwischt hat. An und für sich ist das eine interessante körperliche Stelle. Es ist angenehm, wenn du dort geküsst wirst, aber du bist auch sehr verletzlich. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ein Rotorblatt würde es mit einer anderen Stelle als dem Hals auch aufnehmen. Vielleicht nicht ganz so sauber wie jetzt beim Sohn der Amtsärztin. Aber der saubere Schnitt allein macht es nicht. Ich sage, der Föhn gehört auch dazu. Weil wie jetzt der Föhn den Kopf des Flakturmarchitekten über den Augarten getragen hat, ist ihm der Park in einer Perspektive und in einem Abendlicht vor Augen gelegen, da hätte jeder Vogel neidig werden können. Und vielleicht waren die Krähen auch wirklich ein bisschen neidig. Warum sonst hätten sie ein derartiges Geschrei angestimmt, obwohl es noch gar nicht richtig gedämmert hat? Das hysterische Vogelgeschrei war das Letzte, was der Architektenkopf auf seiner Föhnrunde noch richtig gut gehört hat. Dass die heute schon vor Einbruch der Dämmerung schreien, hat ihn gar nicht gewundert, weil für ihn ist es ja jetzt schneller dunkel geworden als für die anderen Leute unten. Da sind alle Augartenfarben in seinen Augen schon ein bisschen verblasst, während die Liegewiesen und die Sportplätze und die Hundezonen noch einmal unter ihm vorbeigezogen sind. Er hat die Kastanienallee verblassen gesehen, die Lindenallee, den Kinderspielplatz mit den netten Holzhäuschen und Rutschen. Er hat beobachtet, wie nett die Eltern mit ihren Kindern gespielt haben, und für einen Augenblick hat es ihm leid getan, dass er seiner Mama mit seinem Jahrhundertbau so viel beweisen wollte. Egal, von oben aus betrachtet hat das alles nicht mehr diese Wichtigkeit gehabt. Der Föhn hat ihn ja schon wieder weitergetragen, hinüber zur Gärtnerei, schön über die Beete geflogen, Kopfsalat, Radieschen, Bohnen, alles da, sehr gesund, viele Vitamine, weiter zur Hundezone Gaußplatz hinauf, die Sportwiese, die rote Laufbahn rund um das grüne Fußballfeld. Fast wäre er in der Weitsprunggrube gelandet, aber da hat ihn der Föhn noch einmal erfasst und hinaufgewirbelt und noch auf eine Gratisrunde mitgenommen. Und er hat jetzt sogar wieder an Höhe gewonnen. Das Dach der Porzellanmanufaktur unter ihm hat in der Abendsonne gefunkelt, obwohl rundherum schon alles schwarz war. Dass er sich über dem Heim der Sängerknaben befinden muss, hat er nur noch an den Konzertfetzen erkannt, die heraufgedrungen sind. Mama, mein Gott, haben die schön gesungen. Wenn ihm seine Mama doch nicht erzählt hätte, dass der Brenner ihr erzählt hat, dass die Hartwig ihm erzählt hat, dass sie die Puppi ausliefern will. Krächz, krächz, krächz, die Krähen reden auch viel, wenn der Tag lang ist. Aber er war ihnen nicht böse dafür. Der Föhn hat ihn schon wieder weitergetragen. Gesehen hat er nichts mehr, aber er hat gewusst, wo er sein muss, weil er hat das Holz- und Erdenlager heraufgerochen, sprich den riesigen Komposthaufen im Augarten. Mein lieber Schwan, der hat heute weit heraufgestunken. Aber er hat sich schon wieder entfernt, ist gesegelt und gesegelt, schwerelos wie das reinste Raumschiff, und in unendlich weiter Entfernung hat er für einen Augenblick oder war es womöglich eine Ewigkeit noch einmal das überirdisch schöne Blau des Kinderschwimmbadwassers aufblitzen gesehen. Das war das Jahr, in dem der Föhn den Wiener Magistrat gezwungen hat, das Kinderschwimmbad schon am Muttertag aufzusperren. In das Kinderschwimmbad dürfen nur Kinder hinein. Das führt natürlich immer wieder zu Reibereien. Die Jugendlichen möchten auch gern hinein. Und sogar die Erwachsenen sind sich nicht zu blöd und möchten gern in das Kinderschwimmbad hinein. Obwohl es beim Horsti vollkommen in Ordnung war, weil als Begleitperson hast du ein Anrecht, anders kommst du ja gar nicht hinein und ist auch richtig so. Du musst wissen, der Horsti hat jetzt eine neue Freundin gehabt, die Pamela. Und die Pamela hat ein 3-jähriges Kind gehabt, die Helena. Weil da haben alle gesagt, das passt gut zusammen, Pamela und Helena. Und dem Horsti ist das auch sofort aufgefallen. Und er hat da jetzt nach dem schweren Erlebnis mit der Manu mehr das Familiäre gesucht. Ich muss ehrlich sagen, die Pamela war ebenfalls sehr attraktiv. Die hat sich hinter der Manu Brodinger überhaupt nicht verstecken müssen. Und interessant, die Pamela auch ein bisschen Stimme wie ein Glasschneider. Wenn die Pamela im Kinderschwimmbad Helena geschrien hat, das ist den Leuten durch Mark und Bein gegangen. Aber die Helena ist jetzt brav am Beckenrand gesessen und hat mit den anderen Kindern gemütlich geplanscht und diskutiert. Zum Hineingehen war es am ersten Tag fast noch zu kalt. Jetzt sind rundherum am Beckenrand die 3-4-jährigen Kinder gesessen. Das hätte ein Fotograf fotografieren müssen. So entzückend hat das ausgesehen, das glaubst du gar nicht. Die kleinen weißen Körperchen mit den weißen Hüten und den Kindersonnenbrillen auf rund um das blaue Wasser. Fast ein bisschen, wie sich die Vögel am Abend auf den Abschussrampen vom Flakturm aufreihen und ganz brav auf die Dämmerung warten. Und auf einmal fliegen sie weg, wie auf Kommando. Der Horsti und die Pamela sind am Rücken gelegen, schön die Abendsonne bis zur letzten Minute auskosten. Und die Pamela hat gesagt, das ist einmal ein Muttertag, wie ich ihn mir gefallen lasse. Aber leider, wenn etwas sehr ideal ist, stören dich oft die kleinsten Kleinigkeiten. Jetzt hat sie noch gesagt, nur der blöde Hubschrauber soll endlich verschwinden. Weil bevor der Hubschrauber gekommen ist, hat man aus weiter Ferne die Sängerknaben vom anderen Ende des Augartens herübergehört. Mama, von dem holländischen Wunderkind Heintje haben sie gesungen. Sie hat sich jetzt aufgesetzt, verärgert zum Hubschrauber hinübergeschaut und die Sonnenbrille auf die Nase heruntergegeben. Gib sie hinauf, hat der Horsti gesagt, sonst kriegst du weiße Flecken. Es blendet mich, da war sogar ziemlich viel Glasschneider dabei. Jetzt hat der Horsti seine Sonnenbrille auch auf die Nase heruntergeschoben. Er hat sich umgeschaut bei den Begleitpersonen. Es hat sich ziemlich die Waage gehalten. Die einen haben die Brille im Haar gehabt, die anderen auf der Nase. Und der Horsti hat noch getestet, wie groß der Unterschied für die Augen ist. Er hat die Kinder am Beckenrand fixiert und die Sonnenbrille auf- und abgeschoben. Brille oben haben die Kinder am Beckenrand ganz weiße Körper gehabt. Brille unten, braune Körper. Dann wieder Brille oben, weiße Kinder. Brille wieder unten, braune Kinder. Aber interessant. Im Nachhinein war er sich nie ganz sicher, ob er die Brille oben oder unten gehabt hat, wie aus heiterem Himmel ein blutiger Menschenkopf mitten in das Kinderschwimmbad geplatscht ist, dass sich das blaue Wasser in Sekundenschnelle rot gefärbt hat. Aber ich würde sagen, dieses intensive Rot spricht für Brille oben. Aber der Kopf und das rote Wasser waren so eine Überraschung, dass der Horsti es in der ersten Sekunde gar nicht richtig begriffen hat. Und auch die Kinder haben es nicht gleich begriffen, Gott sei Dank, muss ich sagen. Der Kopf hat jetzt ganz langsam das Gesicht nach oben gedreht und die Kinder haben immer noch nicht geschrien. Ich glaube, als erstes haben es die Krähen begriffen. Und dann hat sich erst in das Krähengeschrei das Kindergeschrei gemischt und dann ist der Horsti erst aufgesprungen und hat hysterisch schreiend den Kopf aus dem Wasser geholt. Das wird er bestimmt sein Leben lang nicht vergessen. Aber dafür haben sie ja dann monatelang die Betreuungsgruppen gehabt, wo sie dieses Erlebnis immer wieder durchgegangen sind. Da muss ich sagen, Hut ab, weil die Gemeinde Wien hat das unbürokratisch zur Verfügung gestellt. Insgesamt 3 Gruppen Kinder und Begleitpersonen gemischt und natürlich Psychologen. Am Anfang haben sie sich täglich getroffen, dann nur noch wöchentlich. Da ist sehr darauf geachtet worden, dass sie nichts vergessen, weil das Vergessen... Weil das Vergessen ist ganz gefährlich. Immer wieder erzählen und verarbeiten. Anders darf man das nicht machen. Aber interessant. Die Erwachsenen haben sich mehr für den Kopf interessiert und die Kinder haben sich mehr für den Hubschrauber interessiert, der gleichzeitig auf das Flakturmdach gekracht ist. Pass auf. Die Psychologen waren so froh über die spektakuläre Ablenkung, wie der Hubschrauber am Flakturmdach auseinandergebrochen ist, dass sie mit der Polizei einen Handel eingefädelt haben und außergerichtlicher Tatausgleich für den Brenner, den Berti und die Magdalena. Zum Glück hat die Polizei die Argumente der Psychologen eingesehen. Jetzt hat es geheißen, jeder von euch geht 30 Stunden in die Betreuungsgruppe, da ist in der jetzigen Situation den Betroffenen viel mehr geholfen. Und das war ein voller Erfolg. Da hat man den Kindern zumindest zeigen können, schaut her, den Menschen im Hubschrauber ist nichts passiert, sprich alles halb so schlimm. Und am besten hat dem Brenner gefallen, dass die Stunden in den Früchtchenräumlichkeiten stattgefunden haben, weil da hat er manchmal am Gang rein zufällig die Conny getroffen und einmal hat er mit ihr sogar einen Spaziergang zum Flakturm gemacht. Leider am Rückweg eine unangenehme Überraschung vor dem Früchtchenhaus, der Horsti. Und der ist nicht allein auf der Straße gestanden mit seiner ewigen Sonnenbrille. Der Schmalzl ist in seinem roten BMW Cabrio gesessen, einen schneeweißen Argentino auf dem Rücksitz und hat seinem besten Spendensammler lautstark das Neueste erzählt. Pass auf, der Hojatsch hat den Schmalzl beauftragt, dass seine Tierfamilie das Hartwigheim samt Puppybetreuung übernehmen soll. Das war natürlich für den Schmalzl ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und dem Horsti hat er die verantwortungsvolle Heimleitung übertragen. »Und nennen tun wir es Manu Brodinger Heim«, hat der Schmalz laut und zufrieden verkündet. Der Brenner hat versucht, unbemerkt an ihm vorüberzukommen, aber nichts da. Der Schmalzl strahlt ihn über das ganze Gesicht an und ruft mit seiner hohen Stimme, »Ich hab dir ja den Witz immer noch nicht fertig erzählt, also pass auf, am Schluss sagt der Mann zu seiner Frau, lass es uns doch einmal wie die Tiere machen.« Und die Frau sagt, an der Stelle hat der Schmalzl seine Stimme noch eine Spur höher gestellt, »Na gut, ausnahmsweise, aber ich sag dir gleich...« »Wie die Hunde«, hat der Brenner ihn unterbrochen, »es muss heißen wie die Hunde.« Aber er hat es nur gesagt, um den Schmalzl kurz abzustellen und er ist mit der Conny einfach weggegangen. Ich möchte schon fast sagen, er hat sie richtig weggezogen vom Schmalzl. Lass uns doch, hat er gesagt, lass uns doch noch eine Zigarette auf der Straße draußen rauchen. Und die Conny grinst ihn frech an mit diesem hauchdünnen Sprengriss zwischen den oberen Schneidezähnen und sagt mit ihrer ganz normalen, nicht zu hohen und nicht zu tiefen und nicht zu schneidenden und nicht zu weichen und nicht zu kultivierten und nicht zu ordinären, schlicht und einfach wunderbaren Frauenstimme, na gut, ausnahmsweise, aber ich sag dir gleich, der Brenner ist einen Kopf kleiner geworden, wie sie so angefangen hat. Aber ich glaube, der Conny hat genau das gefallen, weil sie hat ohne mit der Wimper zu zucken weitergeredet. Es muss an einer ganz unbelebten Kreuzung sein.